1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Wie heißt es so schön? Höre immer auf dein Herz. Es betrügt dich nie. Und einmal mehr habe ich bei der Planung der heutigen Sendung eben darauf auf mein Herz gehört. Und so wird es heute dazu kommen, dass der ein oder andere Track innerhalb der nächsten 3 Stunden wahlweise mittel- oder auch unmittelbar den geschätzten und verehrten und von meiner Seite hochrespektierten Michael Jackson berühren wird. Das gilt zum Beispiel schon hier für den Opener. Der stammt von Ian Brown, dem ehemaligen Kopf der britischen Raveband Stone Roses, der vor ziemlich genau 10 Jahren eine wirklich wunderschöne Version, und das ist nicht leicht und das haben wirklich nicht viele zustande gebracht, von Billie Jean gefertigt hat, die vielleicht sogar gar nicht mal jeder kennen wird. Ian Brown hier. bist dessen sein Teil, alles sei warm all of mine. Live 4, Ladies and Gentlemen, nochmal ganz kurz Rückblick auf die gerade gehörten Tracks, der Ian Brown Song Billie Jean. Manch einer wird den vielleicht haben, ohne es selber zu wissen. 1999 erschien der nur auf seiner damaligen Single, der von Ian Brown, deren A-Seite hieß Dolphins Were Monkeys und auf der sogenannten Rückseite dann eben jenes Billie Jean. Danach habe ich gespielt den Amerikaner Scott Reeserman mit seiner Band Throw Me the Statue. Creaturesque, so heißt das neue Album der Band, die mich mit dem Vorgänger so ein bisschen in ihrer verspielten Art und Weise an Sufjan Stevens erinnert hat. Diesmal sind straightere, bildhübsche Songs dabei herausgekommen, von denen ich einen eben gespielt habe. Und gerade verklungen ist aus Schottland kommend Malcolm Middleton mit seinem neuen Album Waxing Gibbous. Malcolm Middleton war mal Mitglied des schottischen Duos Arab Strap, die Tracks damals etwas nerdhaft, zerdehnt, introvertiert. Irgendwann hat er sich der Hausmusik unter anderem auch zugewandt, ist in seinen Songs insgesamt heller geworden und das hier ist ein wunderschönes Album mit Songs, da möchte man loslaufen und die ganze Welt umarmen. Malcolm Middleton. Hier im Hintergrund, das ist Context mit Plumes im Relocate Remix. We'll be right back. We'll be right back. 1 Live 4. Wir blicken zurück und haben aus meiner Sicht zwei wunderschön pumpende, sehr atmosphärische Dub-Reggae-Stepper gehört. Zunächst von Context mit dem Titel Plumes im Relocate Remix. Auf der Rückseite übrigens eine sehr interessante, schöne Nummer von TRG aus Bukarest. Dann kam Paul Rose, besser bekannt als Kuba und seines Zeichens Kopf des Dubstep-Labels Hot Flush. Paul Rose wohnt seit einiger Zeit in Berlin, hat gestern Abend im Goethe-Bunker in Essen aufgelegt und hat so eine Nähe zum Dub-Techno der Basic Channel Crew aus Berlin. Ich glaube, er fühlt sich auch musikalisch und insbesondere musikalisch sehr wohl in Berlin. Ein neuer Track von ihm gerade gehört, Klinik. Hier im Hintergrund, das ist die graue Eminenz, wenn man so will, der Dubstep-Musik LB mit einem neuen Titel Son de Cali. Ich fasse mich kurz, es geht weiter mit einem Duo, das in Wahrheit gar keins ist. Millie and Andrea ist ein Typ namens Miles Whittaker. Gunshot korrespondiert, glaube ich, ganz gut mit dem, was wir in den letzten Minuten gehört haben. Deshalb hier einfach Start-up Millie and Andrea mit Gunshot. We'll be right back. Thank you. Wir sind hier bei 1 Live 4, Ladies and Gentlemen. Wisst ihr, was mir an der Menschheit, an den Menschen so gefällt? Sie reden. Sie reden zwar immer mal durcheinander oder dummes Zeug, da schließe ich mich überhaupt nicht aus, aber immerhin, sie reden, sie sprechen miteinander. Ich glaube, wenn wir das nicht könnten, dann... Na dann, gute Nacht. Auf die Musik gemünzt, sie reden in diesen Wochen über alles Mögliche, aber sehr häufig über Little Boots, über LaRue, die wir noch hören werden, Major Lazer, einige Acts mehr. Über die Band, die wir gerade gehört haben, wird nach meiner bisherigen Erfahrung, was die letzten 10 Tage betrifft, denn länger ist das Album noch nicht raus, eher geflüstert. Was wir gerade gehört haben, bevor die Synthesizer gewissermaßen die Regie mit ihren grandiosen Melodien übernahmen, hätte man glauben können, es sei ein verquerer Dubstep-Gruß aus Marrakesch, Marokko. Aber tatsächlich haben wir die Chicago-Instrumentalband Tortoise gehört, die aus meinem Gefühl heraus, ich habe nun nicht alle Alben seit etwa 1993 nachgehört, das beste Album ihrer Karriere vorlegt. Und mit dieser Meinung, ich weiß, das stehe ich nicht alleine, denn wie ich schon sagte, es wird geflüstert. Dieses Album heißt Beacons of Ancestorship und wie von oben, als hätten sie sich in die Vogelperspektive begeben, schauen Tortoise wirklich auf das, was interessant ist, was reizt. Man kann ihre Musik denken in Richtung abstrakten Hip-Hop, in Richtung, wie ich das gerade ausgeführt habe, Dubstep ist Krautrock, es gibt wunderschöne Lounge-artige Stücke, überragend. Beacons of Ancestorship, daraus habe ich gerade Musik gehört. Und wenn ich Marrakesch ins Spiel brachte, dann einmal wegen des Beginns des Tracks und dann auch wegen des kleinen Ausschnittes, den ich zuvor gespielt habe. Einmal mehr ist mir da die Gruppe Embryo zum wiederholten Mal hier in die Hand gefallen aus München, die in den Anfang der 70er Jahre das Steig-Aus-Album produziert hat. Ich hatte ja zu Beginn der Sendung gesagt, der Name Jackson soll heute eine gewisse Rolle spielen. Und Anfang der 70er Jahre trieb sich in München ein Studiomusiker herum, der bei verschiedenen Produktionen mit Hand anlegte, ein Organist, ein großartiger Mann, sein Name war Jimmy Jackson. Welch ein toller Name, und dieser Jimmy Jackson hat die Gruppe Embryo da mit seinen fantastischen Keyboards eben verstärkt. Nochmal zurück auf die Menschen. Sie reden unterschiedlich, sie reden durcheinander, aber ich würde sagen, es liegt in der Natur. Und damit komme ich zum nächsten Track. Es liegt in der Natur des Menschen, Ladies and Gentlemen. We'll be right back. be the first to set it off. Set it off. Set it on. 1 Live 4, es bleibt dabei, alle zwei, drei Wochen gibt es hier eine Dröhnung, an der nicht zuletzt der britische Rapper Wiley beteiligt ist, hier zusammen mit den Chemists, Damn Not Like Me im VIP-Remix. Davor haben wir Friction and KT gehört, Set It Off heißt die A-Seite ihres neuen Vinyls, die B-Seite ist bei mir leider ungekennzeichnet. Und davor, ich weiß, dass hier immer mal einige Drum-and-Bass-Schwergewichte zuhören, der Sendung folgen. Mir ist damals die Drum-and-Bass-Version von Human Nature, Michael Jackson, als Bootleg zugespielt worden. Entsprechend habe ich da keinen Artist vorliegen, Unknown Artist. Also, wer hintenrum wissen sollte, wer das Teil damals fabriziert hat, bitte, bitte melden. Ein paar Takte noch von Bibio und dann gibt's hier die Infos. Dann geht's weiter mit 1 Live 4. Bis gleich. Ich möchte weitermachen mit einem Track, der schon Jahre zurückliegt. Anfang der 90er Jahre kam Doc Scott mit diesem wunderschönen Titel um die Ecke Far Away, den ich deshalb spiele, weil irgendetwas beim neuen britischen Darling Coolie G und ihrem Love Dub mich an eben jenes Far Away erinnert hat. Hier ist Doc Scott. Far away. Frisco. And you know the time's still right. It feels right. So I had to come back with the remix, man. By this time I had to bring a couple of my brethren through, you get me? Cause the time's right. So it can't be wrong. Let's get straight to this, man. The time is right to bring you the remix. If you can't see that, it's time that you pull up your socks. Who can't hear? I can feel it. When I say I'm fully grown, I mean it. Trust me, I mean it. All that stuff that you're talking about in your bars, I've seen it. Man getting rushed in a dance, I've seen it. Shots getting bust, I've seen it. Because don't glamorize that. Look, analyze that. If you wanna glamorize anything, glamorize facts like who put the drugs in the ends, who imported all the slugs and skanks. It's time that you wise up, man, them rise up. Cause we ain't got long to go before you start feeling like your time's up. And you know that the grind don't stop like time, so I'll pick it up, double up, cop that ride. I'm a lyrical skeng and I got that vibe. Yeah, I speak the truth in the booth and them flows you got sound a lot like mine. We got strength in numbers, so if we come together through the music, we can shot units. Swear down, cause we can do this. The time is right for man to break through this. Don't you know? Right now we're just trying to build the community, not destroy it. Black Frisk, the chorus sounds so tender. Mum, I'm gone till November. Going on a journey, you heard me? Cause couple things concern me. We descended from kings and queens. Royalty is in the genes. So when I see my peeps as fiends, it overburns me. Be careful what you glorify. You think they're grown at 16, not he's 21. Let alone see 45. Cause they walk with knives and they walk with knives. Plus all these MCs are talking lies. But all the time it gets me so vexed. How the fuck are we gonna progress? Out here not gravy like Bisto. So when I got the call from Frisco, he said, do I wanna do the remix? I was like, how can I not do this, bro? But who's it with though? Cause it's gotta be with like-minded people. I'm fully grown, I'm a small fish in a big pond, but I stepped out my fishbowl. Time is right, I'm gonna pack my bag. Yeah, what's going on, man, them? Time is right, I'm gonna pack my bag. J-M-E. Little something to say to the people them, yeah? Take that journey down. Some positive music, yeah? J-M-E-C. It's time we start to make music. True say, man and man, go radio weekly. Writing bars in the game, so easy. But we forget about the music. It's time we start to be serious. True say, man and man's on a joke thing normal. Bars in the game should be informal. And that's why I made serious. It's time we start to make paper. True say, man and man's on a free thing more time. Pointless, bruv. Stop wasting your time. You should be stacking your paper. It's time we start to make changes. True say, same thing all the time gets boring. Switch up the style and the league that you're in. Cause the industry changes. You see me, I'm different to them. I don't even listen to them. The time is right, but I'm ahead of my time. I'm in 2010. The time was right for me when my thumb and finger picked up a pen. Hopefully I can teach the people out there to start making music again. Time is right. Samson, one big frisk. The time is right. Take that journey down. Poverty poetry. Stay focused. The time is right, I've got my mind right. Me and my man, them's in the limelight. One sentence is equivalent to a white line. Cause we're getting paid to write rhymes. I've done a lot in my lifetime. I come through 2005 on Axe. They knew I could clash, but proved I'm an artist when I started making tracks. Showed the levels with Black is Beautiful and Holla Black. Now it's 2008 and my face is bait. I've realised there ain't no turning back. I've got to do this for my family. If I don't, they'll be mad at me. I'll never forget how proud my mum and dad was when they saw their son in the magazine. Now it's TV screens I'm aiming for. Keep your CDs, I ain't hating, but I ain't rating your music. I do this cause I move units, ask about me. I got the best olders around me. I got the best youngers around me. Fuck you if you doubt me. My mind's right, the time is right and I'm hungry. Wir sind hier bei 1 Live 4. Als die britische Grime-Musik in ihren Kinderschuhen noch steckte, da fanden sich im Nordlondoner Stadtteil Tottenham zwei Brüder und gründeten ein Label, das bis heute für Leute, insbesondere auch von außerhalb, ein gutes Stichwort ist, um mal zu schauen, zu checken, was ist denn da überhaupt los, was kommt da noch, was gibt es da noch, abseits von Dizzy Rascal, Wiley und anderen bekannteren Leuten. Diese beiden Brüder sind Skepta und JME, die dann ihrerseits auch zu echten handfesten Stars der Grime-Szene avancierten. Und der dritte im Bunde, zumindest bei Gründung des Labels, war Wiley. Alle drei waren dann in der Folgezeit ja auch verbandelt mit der Roll Deep Crew und arbeiten bis heute immer mal wieder zusammen. Dann dissen sie sich wieder, vertragen sich wiederund arbeiten weiter zusammen. So hat Wiley, den ich eben schon erwähnt habe, weil wir ihn ja auch hörten, den gerade gehörten Titel produziert. Er stammt aber vom britischen Rapper Frisco, der auf eben jenem Boy Better Know Label jetzt sein neues Album veröffentlicht hat mit zahlreichen Kollaborationen. Also wer da mal ein bisschen durchsteigen möchte, was da im Moment so geht, mit Namen wie Target, wie Gemma, wie Maniac und vielen, vielen anderen mehr, der ist bei diesem Album wirklich gut beraten. Von Frisco, es heißt Back to the Lab Volume 3 und daraus habe ich gerade den Titel Time is Right mit einigen Gästen am Mikrofon gespielt, darunter eben auch JME. Davor haben wir gehört Coolie G, eine DJ und Produzentin aus London, deren Form von Broken House derzeit für absolute Euphorie und Begeisterung sorgt. Es gibt von ihr auf dem Hyperdub-Label jetzt eine EP mit den Titeln Narst und Love Dub, eben den Love Dub, diese wunderschöne Nummer habe ich eben gespielt. Zusätzlich möchte ich noch einmal darauf hinweisen, es gibt einen überragenden DJ-Mix von Coolie G, den das britische Fact Magazine kostenlos als Download derzeit zur Verfügung stellt auf seiner Seite Fact Magazine. Coolie G, 75 Minuten in the Mix. Man kann da wunderbar nachhören, wie sie in wirklich völlig puristische Afro und sonstige Percussion driftet, dann wieder die Bassline sprechen lässt. Das ist ein purer Genuss. Coolie G. Ich möchte weitermachen hier mit Common und seinem Titel Inhale. So much drive, I am the definition of a rider. Daughter's name means survivor, from a tribe of colladas. Just one word can't describe her. A scribe of the streets and the good life that we all want to reach. I'm hotter than a beach, flow is so deep, even underwater. I can inhale to put the world in order. Everlasting raps that are rare. I write with Christ, passion is there. Way to heaven is to stay in step. Breath is deep like my man Johnny Depp. You never know the next one God could have kept. Soft pass, I find it hard to accept. I came from a gang, now I'm a star with a rep. Just to get by, cause I was slept on like a red eye, like Rastafari. I knew to keep my head high, blessed by the Father, son of the author of life. So rap became my wife, like love at first sight or thug in his first fight. It's all new, so you gotta feel your way through. Until you break through, it might take two. And how deep to inflict to, it's great to breathe. Inhale.

That's right, it's not a Hardy Boy mystery neither. This is real shit. This shit come on right after Heart to Heart, y'all. No doubt, 7 o'clock Fantasy Island. This episode is Death to a Brooklyn Man, and this is Tony's Angels. Hey yo, it was three white bitches who worked for Tony Stark's. Undercover agents far beyond Knox, amazed by their beauty marks. Wonder Woman bracelets, knee-high boots that was made by Clark's. My dick got hard on how they spoke and shit. Every language was music to the kid, as if I was modern day King Midas. Doreen, Sky, and Kelly, Starkey's Angel, Shaolin's finest. Though it happened in the streets of Brooklyn. Plus I played the whip real low, cause my face was wolfing. My angels jetted out of Albee Square. Gun out, rapping their hair, kinda crowded, so they clapped in the air. Chase a nigga down block for block, squeezing Glocks. These mommies real anxious to blow off his top. He's a rapist, murderer, convict, burglar. The more they ran, the more these skirts got dirtier. Sending shots like check day, FedEx Expressway, boom, bow, bing, you heard the gunplay. Who shot the duck out the window? Mr. Lee said, three pay now, you fucking weed head. We can stop the fire, the suspect, he's dead. Then I pulled up, come on girls, the club mad. Stay tuned for the conclusion, Three's Company. Family jewels, two brown sisters assisted the villain doom. He woke up stoked like they were still in his room. Freed his right arm and leg, it was more like a sweep. Released his other leg, arm, head, and rose to his feet. Staggering except for the socks and mask naked. Threw on the boxes searching for the trio. Checking for the keys, the dough. A robbery expected, yet nothing obvious was missing. Recollected now why Hollywood hotties stepped into Giuseppe's and Nottie's. Personal nurses, Chanel, person, CLK, shoddy. Chase to Patrizzi with Thai iced tea. She drive wild nights to veggie fried rice, spicy. Told them both I don't feel so well, my belly. Spin me down Melrose, drop me to the telly. Y'all go ahead and get the Duchess, be back, copy. Feeling woozy, no oozy, whoozy, seen the lobby. Peace. Peace. Pizza man. Change your hunt. Stopped and looked. Nah, whoops, left a knot in her pocketbook. Wasn't the jukes, but too careless, fearless. Got to the room and fell flat out on the terrace. The question remains, who bound and gagged him? That's when he found the empty pack of black Magnum. Villain schemer, grandma on the street, 50G. The part of Mr. Roper was played by Mr. T. I'm Mr. T. Fuck Charlie. Just who? Like I was saying. True story. I'm Mr. T. Kelly, you gonna give me some pussy. You know what you gonna do. Janet was you too, skin. Doreen. Your little fat ass can't get away neither and shit. Chris was brown skin. That's right, yeah. I'ma call him dead on this. SWAT team on alert and shit. Yeah, that's right. Sky, you can't hide, baby. You got the best head, nigga. Word up. The mask was chromed out. This is real angel shit. Y'all my bitches. Tony Bosley and his bitch, nigga. Word up. Give me back my boots. Eins Live 4. Höre immer auf dein Herz, das betrüchtig ich nie. Ich hatte zu Beginn der Show gesagt, ich will heute den einen oder anderen Track ins Spiel bringen, der mittel- oder unmittelbar vielleicht so ein bisschen auch nebulös ruhig deuten darf auf Michael Jackson. Und wenn ich eben Baby J gespielt habe, den britischen Producer, der Young, Gifted and Black in der alten Version von Bob and Marcia vor Jahren wieder aufgefrischt hat mit Dynamite MC am Mikrofon, dann ist das natürlich ein Titel, der Michael Jackson auf den Leib geschneidert ist, jung, talentiert und schwarz. Das war er schon, als er unter der gestrengen Regie des Jackson-Vaters zum Kopf der Kinderband The Jackson 5 avancierte, die 1970 einen Nummer-1-Hit hatten, unter anderem einen Nummer-1-Hit mit ABC, der Track, den ich eben gespielt habe. Ich war damals 13 Jahre alt und muss gestehen, dass ich diesen Titel damals als Teenager ausgesprochen mochte. Das lag daran, dass, wie die allermeisten Schüler auch, ich mit der englischen Sprache in der Schule nicht so recht anzufangen wusste. Wir hatten einen Englischlehrer, der kam morgens rein. Good morning, gentlemen. Wir waren eine junge Klasse. Wir mussten aufstehen. Dann ging dieses blöde Theater mit dem Aufstehen schon los. Good morning, Mr. Förster. Das war sein Name. Förster, das war er nicht geworden, sondern Lehrer. Und so richtig begeistert bin ich seinem Unterricht nicht gefolgt. Das ist jetzt kein Nachtreten, nur eine Bestandsaufnahme. Aber gerade so Popsongs, wie der eben gehörte von The Jackson 5, die konnten einem doch so einiges vermitteln. Immerhin die Anfänge des Alphabets, ABC oder auch des 1x1, 1-2-3, also 1-2-3. Und damals glaubte man, mit diesen Brocken könne man vielleicht notfalls auch durchs ganze Leben kommen, was die englische Sprache betrifft. Also sind solche Songs für mich eigentlich immer sowieso prädestiniert gewesen, Lieblingssongs zu werden. The Jackson 5, ABC, und gerade verklungen ist Doom, MF Doom mit Musik aus seinem Album Born Like This. Ich will den Namen Jackson hier weitertragen in die aktuelle Gegenwart. Ellie Jackson ist LaRue und veröffentlicht jetzt ihr Debütalbum, das ich ausgesprochen gelungen finde, daraus hier der Titel Bulletproof. sind hier bei 1 Live 4. Ebenso wie die eben gehörte oder gehörten LaRue, denn eigentlich sind sie ja ein Duo, Ellie Jackson und ihr Produzent. Ebenso wie LaRue hat auch die danach gespielte Band We Have Band ihre ersten Fußspuren auf dem französischen Kitsune-Label gemacht. Ich finde das hochinteressant, dass seit Jahren nun schon neue Nachwuchsbands aus England und sonstigen Teilen der Welt in Frankreich ihre ersten Ausrufezeichen setzen. Ich würde gerne mal so etwas wie ein Label-Spezial über dieses Kitsune-Label lesen, das mir leider noch nicht untergekommen ist. Fakt ist, We Have Band, die wir eben gehört haben, sind eine sogenannte Band to Watch, eine, die man im Auge haben muss. Dreiköpfige Band aus dem Osten Londons. You Came Out habe ich eben gespielt im Remix von Cage und Aviary. Hier im Hintergrund, das korrespondiert so ein bisschen damit, das ist auch ebenso wie bei den Jacksons früher eine Familienangelegenheit, die sich allerdings später als bei den Jacksons Anfang der 80er Jahre in New York abgespielt hat. Einige Geschwister gründeten ESG, eine Afrobeat No Wave Band unter der Regie ihrer Mutter. Und von ESG haben wir gerade den Titel Moody gehört. Und meine persönliche Mut sagt mir, dass ich jetzt einfach mal so ein richtiges Klasse-Album hier dazwischen haue, obwohl es vielleicht hier jetzt nicht unbedingt hingehört. Aber wo gehören die überhaupt hin? Ich rede von Wilco und ihrem neuen Album The Album. You need to know. Oh, oh, oh, oh, we'll come. Mit Jessica Häusler um Mitternacht. Wieder Proteste in Teheran, Confed Cup Sieg für Brasilien und das Wetter sonnig und heiß. Trotz der Verbote durch die Behörden sind im Iran wieder tausende Anhänger der Opposition auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Teheran versammelten sich nach Angaben von Augenzeugen etwa 3000 Menschen vor einer Moschee. Die Polizei soll mit Tränengas und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vorgegangen sein, um die Menge aufzulösen. Auf politischer Ebene verschärft sich der Ton zwischen dem Westen und der Regierung in Teheran. Die EU-Außenminister verurteilten die Gewalt im Iran und forderten ein Ende der Unterdrückung. Die Spitzen von CDU und CSU haben ihr gemeinsames Wahlprogramm für die Bundestagswahl beschlossen. Im Falle eines Wahlsieges will die Union den Kinderfreibetrag erhöhen und den Eingangssteuersatz senken. Wie das finanziert werden soll, bleibt offen. Auch ein genaues Datum für die Steuersenkungen wird nicht festgelegt. Einer Mehrwertsteuererhöhung erteilte CDU-Chefin Merkel eine klare Absage. Beim Thema Koalitionspartner hat sich die Union für die FDP ausgesprochen. Der Kongress im mittelamerikanischen Land Honduras hat einen neuen Präsidenten gewählt, nur wenige Stunden nach der Vertreibung des bisherigen Staatschefs. Manuel Zelaya war von Soldaten festgenommen und ins Exil geschickt worden. Die EU verurteilte die Festnahme Zelayas. Das Militär und Zelaya liefern sich schon seit Wochen einen Machtkampf. Die Gegner des bisherigen linksgerichteten Präsidenten werfen ihm vor, eine Diktatur in Honduras errichten zu wollen. Die Fußballnationalmannschaft von Brasilien hat in Südafrika den Confed Cup gewonnen. Nach einem 0:2 Rückstand zur Halbzeit siegten die Brasilianer im Finale gegen die USA mit 3:2. Im Spiel um Platz 3 hatte zuvor Spanien mit 3:2 nach Verlängerung gegen Gastgeber Südafrika gewonnen. Der Confed Cup wird immer im Jahr vor einer Fußball-Weltmeisterschaft als Testlauf für das Gastgeberland ausgetragen. 1 Live. Sektorwetter. Schauer und Gewitter klingen ab. Die Temperaturen gehen auf 14 Grad zurück. Die neue Woche startet mit viel Sonne. Dicke Wolken können vom Rheinland bis zur Eifel einzelne Schauer bringen. Dazu werden es in Minden 27 Grad, Ibbenbüren und Köln schaffen 28 Grad. Ab Dienstag wird es sonnig und mit bis zu 31 Grad noch wärmer. Stauschau. Keine Meldungen. Eins live. Erlaubt ganz kurz, dass ich nochmal zurückgehe zu den Musiktiteln, die ich da eben gespielt hatte. Zunächst kam die Londonerin Ebony Bones mit dem Titel The Music. Dann kündigt sich demnächst eine ganze neue Liga französischer Elektronik-Acts an. Nach Daft Punk, nach den ganzen Ed Banger-Geschichten hört das Ganze nicht auf, sondern kommt unter anderem unter dem Compilation-Titel Edges in einiger Zeit auch hier nach Deutschland. Da gibt es hochinteressante Sachen von neuen Acts. Einige hat man hier oder da schon mal hören können, wie Disco Dein. Ich habe eben mal einen Titel von Dilemm gespielt. Modern Slave hieß der, der mir auf Anhieb sehr gefallen hat. Jetzt möchte ich zunächst weitermachen mit Regina Spektor, die ich jetzt einfach mal so nenne, wie sie sich auch schreibt. Denn geboren ist sie in Moskau, über einige Umwege dann nach New York, USA gekommen, wo sie Anfang der 2000er Jahre in Kontakt mit den Strokes kam, mit denen sie auch getourt ist und bei denen sie auf irgendeiner Nummer auch mitgespielt hat. Jetzt erscheint ihr neues Album Far, das sie einmal mehr schmetterlingshaft an ihrem Flügel spielen und singen sieht. Großartiges Album von Regina Spektor. Aber ich wollte auch dann noch Michael Jackson ins Spiel bringen. Erlaubt einfach, dass ich noch zwei, drei Sätze sagen. Ich habe irgendwie eine ganz merkwürdige Entdeckung gemacht, als ich am späten Donnerstagabend nach Hause kam und so aus reiner Routine nochmal die Spätnachrichten im ZDF war es in dem Fall anmachte. Und letztlich war ich da völlig paralysiert und konsterniert, denn es hieß, Michael Jackson läge im Koma. Es wurden auch Gerüchte erwähnt, denen zufolge er gestorben sei, aber die konnten noch nicht bestätigt werden. Diese Gerüchte, es war interessant zu bemerken und zu beobachten, schienen sich zu verdichten gegen Ende der Nachrichtensendung, aber es war immer noch nicht amtlich. Dann kam die Serie Matula, die ich eigentlich so nachts ganz gerne schaue. Man wird schön müde dabei und naja, Matula halt. Ich erwischte mich allerdings dabei, dass ich der Sendung kaum folgen konnte, weil ich immer in den Videotext rüberzippte, um nun zu schauen, ob die Meldung über Michael Jackson sich am Ende nun doch bewahrheiten oder vielleicht glücklicherweise nicht bewahrheiten würde. So bekam ich von Matula überhaupt nichts mit, bis auf die ständig sich wiederholende Frage, wo waren Sie am Montag zwischen 20 und 21 Uhr? Kann also über diese Serie hier nichts Ergiebiges sagen. Dann tauchte im Videotext tatsächlich die amtliche Meldung auf, Michael Jackson ist tot. Und eigentlich wollte ich dann auch irgendwann mal ins Bett gehen, aber ich habe das offen gestanden nicht geschafft. Ich habe da weiterhin paralysiert, dann in der Küche am Tisch gesessen und mir wurde klar, dass ich in Zusammenhang mit Michael Jackson der größtmöglichen Illusion aufgesessen war, die Popmusik vermitteln kann, nämlich der einer Unsterblichkeit. Ich hatte offen gestanden überhaupt nicht für möglich gehalten, dass Schnitter, Hein, der Sensenmann, der Tod also durch all die Mauern und Zäune und die dichten Reihen an Leibwächtern würde gelangen können hin zu Michael Jackson. Es war mir irgendwie unvorstellbar, aber offensichtlich musste mich dann in der Nacht damit abfinden, war das passiert. Viele vergießen nun bittere Tränen, die vor Jahren noch hämisch in Richtung von Michael Jackson gedeutet haben, als er angeklagt war des Kindesmissbrauchs. Einmal konnte er über einen finanziellen Ausgleich das regeln, beim anderen Mal 2005 wurde er freigesprochen. Mich interessieren in solchen Fragen oder interessiert in solchen Fragen, ich möchte das auch noch erwähnen, häufig, was sagen eigentlich Public Enemy dazu? Für mich sind Public Enemy immer ein guter Grad oder eine gute Hilfe gewesen, wenn es galt, gesellschaftspolitische Phänomene, Probleme der USA für mich verständlich zu machen oder da einfach auch mal eine interessante Meinung einzuholen. Und tatsächlich hat es nicht lange gedauert, bis ich einen sehr umfangreichen Artikel von Chuck D. im Internet unter publicenemy.com entdeckte, wo Chuck D. im Jahr 2005, im Sommer war es, fast genau vor 4 Jahren, Beifall klatschte für den Freispruch Michael Jacksons und wie ich das sehr interessant finde, sagte, wenn er wirklich schuldig ist, dann wird die Schuld, dann wird das Karma ihn irgendwann greifen. Was er musikalisch macht, ist mir, Chuck D., egal. Tatsache aber ist, Schwarze in den USA können bis zum Heiligen aufsteigen. Wenn sie an einer Tankstelle einen Becher Schokopudding mitnehmen und vergessen, ihn zu bezahlen, wird ihnen das ihr Leben lang anhängen. Soweit Chuck D., jetzt Regina Spektor und dann Michael Jackson. Kitchen cupboard, got yourself another hour, and you gave half of it to me. We sat there looking at the faces of the strangers in the pages till we knew mathematically they were in our minds until forever. But we didn't mind, we didn't know better, so we made our own computer. Macaroni pieces and a split up our feelings and divided them up even, and I call that calculation perfect love. Didn't even know that love was bigger. Didn't even know that love was so, so. And we each made an incision past our muscles and our bones. Our hearts were little stones. Struggle so hard, so hard until it sparked. night vision. 1 Live 4. Wir hören hier Musik von Marcus Lemkin aus New York. Er nennt sich Shit Robot und war bis vor ein paar Jahren Besitzer einer Bar, der Plant Bear Bar, die aus mir nicht bekannten Gründen dann irgendwann von der Polizei geschlossen worden ist. Bis dahin verkehrte jede Menge Prominenz bei ihm, viele Leute aus Mode und dem Bereich Schauspiel, aber auch Musiker, DJs. James Murphy vom LCD Sound System hat häufig dort aufgelegt und ihn dann anschließend offensichtlich auch für das DFA-Label rekrutiert, auf dem Marcus Lemkin alias Shit Robot jetzt schon einige Singles veröffentlicht hat, ich glaube 3 oder 4. Ganz neu ist Simple Things, ein Track, den wir hier hören, im Remix von Todd Terje. Gute Nummer, wie ich finde. Dann haben wir davor unter anderem Michael Jackson mit seinem berühmten Billie Jean gehört und diesem fucking trockenen Backbeat, der alle wissen, dass insbesondere viele Techno-Tracks maßgeblich, sei es nun bewusst, unbewusst, mittel- oder unmittelbar beeinflusst hat. Und ich habe mir einfach mal erlaubt, einen wirklich trockenen Titel auch hinterher zu spielen vom Briten Butane, der jetzt soeben sein Album vorlegt, Endless Forms. Daraus habe ich die Night Vision gespielt. Dann kam ein Mann, den ich zuletzt hier schon gespielt habe mit seiner neuen EP, nämlich Kari Leckebusch, mit dem Titel Fletcher. Diesen Titel wie auch den zweiten Worship, beide Titel finde ich überragend, gibt es nur digital zu erwerben, habe ich letztens aber auch schon dazu gesagt. Und gerade verklungen, Shit Robot. Wenn ich hier lose einen Faden um Michael Jackson durch die Sendung ziehe, dann will ich einen Mann auch hier zum Zuge kommen lassen, der für meine Begriffe stimmlich Michael Jackson ansatzweise, wir wollen hier nicht übertreiben, ein bisschen nahe gekommen ist. Aber immerhin hat der große Elton John über diesen Mann mal gesagt, ich darf das fast wörtlich zitieren, wenn dieser Mann nicht der beste Sänger Großbritanniens ist, dann will ich Elton John sofort Margaret Thatcher sein. Diesen Mann werden wir jetzt hören, ich kann seinen Namen vielleicht verraten, ich mag ihn ja sowieso, Craig David. Danach gehen wir einfach mal der Frage nach, wie reagiert denn so die Musikwelt auf den Tod von Michael Jackson? Und ein guter Gradmesser dafür dürfte das gerade in England abgehaltene Glastonbury Festival sein. Wir werden nach Craig David eine Frau hören hier, die den Michael Jackson typischen weißen Handschuh als Zeichen ihrer Verbundenheit zu Michael Jackson bei ihrem Auftritt auf dem Glastonbury Festival getragen hat. Und nach dieser Frau kommt dann ein Mann, den wir auch alle kennen, der sogar hergegangen ist und in aller Kürze in seinem Live-Set für das Glastonbury Festival einen Michael Jackson Song integriert hat, ihn gecovert hat gewissermaßen, nämlich den eben gehörten Song von Billie Jean, den es aber von diesem Mann, den ich gleich spielen werde, natürlich nicht auf irgendeiner Platte gibt. So viel mal als Vorausschau zu den kommenden Tracks. Girl, shaking her stuff now, looking so hot I couldn't help but say yeah. Moves to make a brother wanna go there. I'm talking unbelievable, never seen a girl quite like this before. Now trying to figure out what I gotta do to get the chance to spend a moment with you. At the bar, even though she got me so hot, I'd risk of losing it all. I don't wanna be the one to fool, let her go. Think it's about time I drop my cool, let her know that she's sensational. Got me watching every move and got me begging for more. Well, holding back and nearly drove me crazy. That's when I stood up and said, girl, excuse me. You're looking so different tonight.

Not one inch of doubt in my mind as I reached the gates. Came round the corner at a rate. Risked her love, but I was gonna set things straight. Never again am I gonna be late. Never again am I gonna be late. Never again am I gonna be late. Gates, leave now, don't be late. I waited for a while, listening to a voicemail, mind set sail. Then the facts turned me pale, wind, rain and hail. My fears unveiled for my fair female. She'd walked away, too little too late. I step up the pace, walk past the gates, rain runs over my face. Spirit falls from grace. I purchase a hazy escape at the alcohol place in the chase. I sat down, got a fat frown, weeping and drowning my senses, for this love game's expensive. I walk in a trance, got a wounded soldier stance, and the everyday geezer stares throw me off balance. Now nothing holds significance, and nothing holds relevance, 'cause the only thing I can see is her elegance. I'm yawning and I'm drooling too. All night been a special kind of fool for you. But how very cool of you to allow me to swim in a whole pool of you. Therefore I wake up in the wet spot. Out of A, B, C, D, E, F, G is the best spot. You wanna get out the bed but you bet not. Let's not move too fast. Let's just break fast in bed. Could you possibly enjoy feeding me as much as I enjoy being fed? Soft touches and easy conversation decorate a good morning, love. You must have my soul bug the way you show up in my dreams and reenact every scene. I'm left speechless. And my sensible speech is undercover. When you're undercovers, I become a sample song. When you roll over and pull up in my driveway, you know you're home, see. As much as I enjoy a nice sunrise, I can see my sun's rise in your eyes, so... Good morning, love. Oops, did I wake you? Well, since you're up and I'm obviously up, how much of this here love can I make you? I won't shake you, 'cause I know you'd rather be stirred as I get in you word by word by word by word by word by word by word by word by word by half word, word. I'm just blessed to be in this music bed with you. I was led to you, now I'm led to you. Like a number two pencil, do more than spoken word with the spoken word utensil. Come on, gotta get what it is. in the morning, love. Sometimes I'm mourning the morning, love. And as another morning dew sets again, our morning dew sets in. Let me kiss you goodnight until it's time to kiss you good morning, love. With every touch, you put me above the rim. So this kind of love could only happen at the top of my day. You've got more game than a Spike Lee film. And I'm watching. Eins Live 4. Wir haben zuletzt gehört Lily Allen, The Streets. Gerade verklungen ist Kanye West und Malik Youssef. Die beiden haben eine Doppel-CD produziert mit ganz verschiedenen Stimmen, unter anderem denen von Opal Staples und Amanda Porchy, die wir gerade gehört haben im Titel Good Morning Love. Hintergrund ist das gemeinsam von den beiden betriebene Label Good Music, auf dem sie jetzt dieses Doppelalbum mit dem Titel Good Morning, Good Night veröffentlichen. Wunderbare Tracks und Gäste, KRS-One kommen, der heute anderweitig schon zum Zuge gekommen ist und das Ganze vertriebstechnisch zumindest hier in Deutschland Indie über Groovetech. Hier im Hintergrund als letzter Track der heutigen Nacht bzw. des heutigen Abends die Krautrock-Legende Dieter Möbius mit dem neuen Album Kram, das gewissermaßen einen Gang kennzeichnet. Verschiedene Stationen, Passagen. Der erste Track heißt Start und der letzte des Album Markt. Es geht also offensichtlich um einen Gang zum Markt, auf dem es verschiedene Dinge zu erwerben gibt. Insofern heißt das Album von Dieter Möbius auch Kram. Ist überragend. Ich spiele jetzt hier Musik daraus und zwar den Titel Dauert. Mein Name ist Klaus Vier. Ich möchte mich bei dir und euch ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Bis dahin. Ciao, ciao.